Zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung würdigte der Generalsekretär des ZK der KP der Tschechoslowakei in einem Beitrag auf Internet-Homepage und der Vorsitzende des Kuwaitischen Gedenkkomitees für Präsidenten Kim Il-sung in seiner Stellungnahme das edle Leben von Kim Il-sung, der sich für das Vaterland und Volk eingesetzt hatte.